Warum will Gott die Auferstehung der Leiber? Gott will die Auferstehung der Leiber, weil die Seele, die das Gute und das Böse mit dem Leib vereint, getan hat, auch mit ihm zusammen belohnt oder bestraft werden soll, mit dem es letztgültige Gerechtigkeit gibt beim allgemeinen Gericht. Es ist auch entsprechend, dass der Leib an der letztgültigen Vergeltung teilnimmt.